Sagt mal, hättet ihr nicht auch schon öfters gern mal mit den Erwachsenen getauscht? Und habt ihr nicht auch schon gedacht, wenn ich erst mal groß bin? Nun, zugegeben, die Erwachsenen können manches tun, was ihr noch nicht könnt. Dafür müssen sie aber auch vieles tun, was ihr weder könntet noch möchtet. Glaubt mir, sie haben es so wenig leicht wie ihr. Diese Erfahrung hat neulich auch der Pumuckl machen müssen. Es war kurz vor der Mittagessenszeit. Der Meister Eder musste nur noch mit dem Handbohrer ein paar Löcher vorbohren, um dann das Möbelstück fertig machen zu können. Der Pumuckl guckte bei der Bohrerei höchst interessiert zu. Ui, das gibt aber feine Löcher. Kobolde lieben Löcher sehr. Vor allen Dingen, wenn man durchgucken kann. Naja, so viel siehst nicht, wenn du da durchschaust. Ich will ja auch nicht viel sehen, sondern ich will durchsehen. Also von mir aus schaut durch. Also, du musst größere Löcher bohren. Und nicht so weit oben. Da muss ich ja auf Zehenspitzen stehen. Hier muss ein Loch hin, direkt vor meiner Nase. Nein, also da kann ich keins brauchen. Du nicht, aber ich. Komm, geh weg da, du gehst mir dort im Weg rum. Ich möchte aber ein Loch haben. Ich bin ein Loch-Kobold. Aber ich habe keine Lochkunden und ich bin auch kein Lochschreiner. Und jetzt geh weg da, bittchen. Immer soll ich weggehen und immer soll ich nichts kriegen. Dabei gibt's gar nichts Nichtseres als ein Loch. Ja, schau dir eins in die Luft, dann hast du auch eine Beschäftigung. Man kann gar keine Löcher in die Luft schauen. Das ist ein ganz dummer Spruch. Jawohl, man kann höchstens Käse in die Löcher machen. Nein, Löcher in den Käse. Ja. Jetzt weiß ich das. Ich werde mir selber eines bohren. Jawohl. Und zwar bohre ich mir das mit einem Dings, mit einem Bohrer. Du untersteh dich und mach mir da an meine Arbeit auch nur einen Kratzer hin. Ich habe von Bohren gesprochen und nicht von Kratzen. Ja. Und außerdem will ich das Loch gar nicht in dein dummes Brett bohren, sondern in ein eigenes Pumuckl-Brett. Und das gehört dann mir ganz alleine. Ja. Und da gucke ich immer und immer durch und da sehe ich ganz viele Dinge. Also ich glaube, ich werde überhaupt ein Durchseher. Ja. Jawohl, ein Durchseher. Ja, aber jetzt komm und hilf mir beim Zusammenräumen. Da, nimm den kleinen Handbesen und kehr da ein bisschen zusammen. Ja. Schau, wenn du mir schnell hilfst, dann kommen wir schneller zum Essen. Oh, und wenn ich nicht schneller zum Essen kommen will, sondern langsamer? Ja, dann lass das bleiben zum Kuckuck. Nichts darf man, wenn man ein Kobold ist. Man darf keine Löcher bohren. Man darf nicht Durchseher werden. Ja. Nicht langsam zum Essen kommen. Nur du darfst immer alles. Ich darf auch nicht alles, aber mein lieber Pumuckl. Alles, nein, ich darf bloß den ganzen Tag arbeiten. Im Gegensatz zu dir, der du den ganzen Tag faulenzt, in deiner Schaukel sitzt und schlopfst und laut schnarchst. Ich wollte, ich hätte ein Leben wie du. Auf der Stelle würde ich tauschen. Ich würde auch auf der Stelle tauschen. Na. Dann würde ich nämlich jetzt gleich mit der großen Bohrarbeit anfangen. Mhm. Und das wäre ein ganz großes Vergnügen, wäre es. Und dann würde ich zu dir sagen, komm, nimm das Besel und kehre schön zusammen. Und dann würde ich... Du, sag mal, warum tauschen wir eigentlich nicht? Weil das leider nicht geht. Doch, das geht schon. Also ich stelle mich immer auf diese Bretter hier, denn dann bin ich doch so groß wie du. Und du setzt dich auf den Boden und dann bist du ganz schön klein. Und wenn Kundschaft zu dir reinkommt, dann werde ich unsichtbar, ne? Ja, das mit dem Unsichtbarwerden, das ist ja nicht so wichtig. Du, nee. Du kannst ja zum Beispiel ein Tischtuch über den Kopf ziehen, dann sieht dich ja auch keiner. Ja, nicht schlecht. Aber in deine Schaukel passe ich nicht rein. Und Schaukeln gehört doch auch zum Kobold, oder? Nein. Es gibt auch andere. Dann bist du eben ein Nicht-Schaukel-Kobold. Mhm. Und außerdem kann man sehr schöne Gedichte auch ohne Schaukel machen. Ach so, ja. Dichten muss ich dann auch. Ne? Ja, das allerdings, das musst du. Und hoffentlich kannst du das auch ordentlich. Mhm. Also, das wird ein feines Leben. Ich hoffe, es geht nicht daneben. Es ist nicht gerade ein Pumuckl-Gedicht, aber... Nicht? Nein. Aber für ein Meister-Eder-Pumuckl-Gedicht, da geht's eigentlich fast. Mhm. Gut, dann bin ich also jetzt der Edermuckel. Ja. Und ich bin ab jetzt der Puhmeister. Und der Puhmeister muss jetzt ein Brett haben, wo er ein feines Loch bohren kann. Aber sei so nett... Und nimm dazu ein altes Brett. Du, bitte, rede mir nicht immer drein. Aber gut, weil du so schön gedichtet hast, will ich mal nicht so sein und das alte Brett nehmen. Edermuckel, Bring mir mal den Bohrer her. Ich mache gerade das schönste Gedicht meines Lebens und habe zum Bohrer holen keine Zeit. Ich bin ein Nicht-Bohrerholer. Rede keinen solchen Unsinn, öder Muckel. Zu nichts kann man dich brauchen, zu überhaupt nichts. Aber bitte, ich hole eben den Bohrer selbst. Ist ja nicht schwer, nicht wahr? So, Dala. Und jetzt bohre ich das schönste Kuhmeister durch Guckeloch der Welt. Au, au, du dummer Bohrer. Fällt einem einfach auf den Fuß. Au, au, au, mein armer Fuß. Der hat fast ein Loch gekriegt. Du sollst nicht lachen. Ich lache nie, wenn du dir weh tust. Fällt der Bohrer auf den Fuß, ist das bestimmt kein Hochgenuss. Eines meiner allerschönsten Gedichte. Dieses Gedicht ist ein ganz, ganz dummes, schlechtes, albernes Gedicht. Oh, und überhaupt mag ich jetzt gerade gar kein Loch bohren. Ich habe Hunger und wir werden jetzt essen gehen. Und zwar auf der Stelle und ohne Widerrede. Verstanden? Ja, das wollte ich schon vor einer halben Stunde. Aber du willst ja die Rolle tauschen. Ich glaube, du bist doch lieber wieder der Pumuckl. Nein, ich bin ein Puhmeister. Ja, dann müssen wir leider verhungern. Denn du kannst die Grissuppen und das Fleisch nachher nicht warm machen. Das will ich ja auch gar nicht. Heute gibt es nämlich Wurst und Brot und Schokolade. Aha, und wer schneidet die Wurst und das Brot auf? Niemand. Weil wir einfach so herunterbeißen. Ach so. Du von dem einen Ende der Wurst und ich von dem anderen. Und du von dem einen Ende vom Brot und ich von dem anderen. Ja, bitteschön, warum nicht? Ah, und die Schokolade, die esse ich selber, weil du nicht brav warst. Das wird sehr gemütlich. Ja, ja, sehr. Hickerl, da kommt ja der Herr Küfner über den Hof. Der will was abholen und ich bin noch gar nicht fertig damit. Herrschaftszeiten, was sage ich denn? Mach dich doch ganz einfach unsichtbar. Dann musst du überhaupt nichts sagen. Das ist gar keine so schlechte Idee. Ich verschwinde in die Küche und mach die Suppen warm. Und schon bin ich unsichtbar. Den Kunden überlasse ich jetzt dem Puhmeister. Hallo, Herr Eder. Herr Eder. Ja? Wo sind Sie denn, Herr Eder? Kann ich reinkommen in Ihr Werkstatt? Reinkommen können Sie schon, aber kriegen tun Sie nichts. Ich will ja nur fragen. Ich habe gedacht, Sie haben über Mittag zugesperrt, drum habe ich geklopft. Dann gehen Sie wieder raus und klopfen Sie draußen wieder ruhig weiter. Ich habe jetzt Hunger und will etwas essen. Das ist doch nicht der Herr Eder. Mit wem habe ich denn die Ehre, der Herrin? Sie haben die Ehre mit dem Puhmeister. Ich weiß nicht, bin ich blind oder dumm? Ich sehe Sie nicht, Herr Puhmeister. Das tut mir leid. Ich sehe Sie nicht. Ich heiße Puhmeister, nicht Seiter, Puhmeister. Ich sehe Sie auch nicht und es tut mir auch sehr leid. Und wissen Sie, es ist wirklich manchmal sehr lästig, unsichtbar zu sein. Aber manchmal ist es auch wieder ganz praktisch. Ja, das dürfen Sie mir glauben. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Trotzdem, ein bisschen seltsam finde ich es schon. Herr Eder, sind Sie da? Der Herr Eder ist leider unsichtbar heute. Ja, von mir aus. Aber dann seien Sie wenigstens so freundlich und werden jetzt Sie endlich sichtbar. Wenn doch da das Freundlichsein überhaupt nichts nützt. Also das ist mir jetzt wirklich zu blöd. Geh jetzt und komm erst wieder, wenn der Herr Eder sichtbar ist. Sagen Sie mir einen schönen Gruß, gell? Ja, da darf es vielleicht auch ein sehr schöner Gruß sein. Also, ich meine, wissen Sie, ein sehr schöner Gruß ist nämlich viel schöner als einfach nur so ein schöner Gruß. Das kannst du halten, wie du willst, sagen gell? Sagen Sie nicht du zu mir! Ha, sei still, du Lausbub, so meinst du, ich durchschau dich nicht, dass du dich in irgendeinem von den Schränken versteckst und meinst, du kannst dir einen Spaß da mit mir erlauben. Aber das werde ich Herrn Eder schon sagen, was in seiner Abwesenheit der Herrin gespielt wird, gell? Ja, und dann sagen Sie doch dem Meister Eder auch sehr schöne viele Grüße vom Puhmeister. Ein bisschen zu frech sind mir deine Antworten, Bürschchen. Und wie ich Herrn Eder kenne, sieht er dir die Ohren lang, wenn ich ihm das erzähle. Verlass dich drauf. Auf Wiedersehen. Hallo, ich habe bereits sehr lange und große Uhr. Verlassen Sie sich bitte auch darauf. Und ich war sehr höflich. Jawohl. Und jetzt habe ich Hunger. Edermuckel, ich habe Hunger. Edermuckel. Edermuckel. Ich habe Hunger. Jetzt sag einmal, was war denn jetzt? Einen sehr schönen Gruß soll ich dir sagen. Der Herr Küffner kommt erst wieder, wenn du sichtbar bist. Prima. Und jetzt ist auch schön deine Grießsuppe. Grießsuppe? Ich mag doch keine Grießsuppe. Und überhaupt darfst du gar keine Suppe kochen, weil Kobolde nie Suppe kochen. Ja, nachher gibt's auch Fleisch, aber vorher isst du die Suppe. Ich esse keine Suppe, nicht! Wir haben ausgemacht, dass heute alles umgekehrt ist und dass du ich bist und dass ich du bin. Ja. Und wenn ich du bin, dann darf ich tun, was ich will. Und ich will jetzt Schokolade und keine Suppe. Und dann will ich Wurst und Brot, Kreuzholler und Birnenstaude. Pumuckl, komm, jetzt setz dich doch daher an den Tisch. Nein, ich setze mich nicht her an den Tisch. Ich gehe auf dem Tisch spazieren. Tische sind zum Spazieren da. Jawohl, ach, da gibt's sogar ein Lied, das heißt, Tische sind zum Spazieren da. Juppeidee und Falle. Ach so, Pumeister dichten ja gar nicht. Pumuckl, jetzt lassen wir den Unsinn und werden wieder normal. Irgendwann muss jeder Spaß ein Ende haben. Das ist kein Spaß. Das ist ernst. Es spaziert sich sehr gemütlich auf Esstischen. Habe ich gar nicht gewusst, wie gemütlich. Du, komm, Moment, fall mal nicht in die Grießsuppe rein, da. Ich falle nicht auf die Grießsuppe herein. Ich falle nicht in die Grießsuppe hinein. Ich bin ein großer, großer Mensch. Und hast du mich jemals auf dem Tisch rumhupfen sehen? Leider nein, obwohl ich es dir erlauben würde. Ja, danke schön. Ich esse jetzt lieber meine Suppe. Und ich hüpfe jetzt lieber um meine Suppe herum. Flibum, flibum, flibum, bum, bum, flibum, flibum. Au! Ah, heiß! Oh! Habe ich dir nicht gesagt, dass du noch in die Suppen fällst? Wie gut, dass sie nicht kochend heiß war. Oh, das war aber heiß. Oh, hab einen verbrannten Po. Geschmarrn, das war ja lauwarm. Pappt an mir dieser scheußliche Grieß. Überall, alles voll. Ja, das Tischtuch und der Boden auch. Weil du immer Blödsinn machen musst, weil du nie folgst, was man mit dir immer Ärger hat. Du darfst nicht schimpfen, hör sofort auf zu schimpfen. Du darfst große Pumuckels, große Pumeisters nicht schimpfen. Niemand darf große Menschen schimpfen. Ja, du und der große Mensch, das sind nicht Loch. Was ist denn? Es war aber ausgemacht. Und du hältst nie, was du ausmachst. Ja, und ich darf jetzt wieder das Zahnputzen anfangen. Zuerst musst du mich abputzen und nicht den dummen Tisch. Da hat die Hose und da hinten, da der ganze Rücken. Der ganze Rücken und da der Arm. Was? Ich soll dich abputzen? Ja, mich. Wo du doch ein großer Mensch bist. Was? Das tust du gefälligst selber. Und überhaupt, dumm werde ich sein. Das ist ja ganz und gar gegen unsere Abmachung. Ich bin ja der kleine Edermuckel. Der kann ja gar nicht putzen und helfen und sowas, oder? Doch, das kannst du. Das musst du sogar, weil ich dich sonst in die Schub... Nein, das geht ja gar nicht. Da bist du ja doch zu groß. Weil ich dich in die Besenkammer sperre. Also, wenn wir schon tauschen, dann richtig. Ich kann jetzt höchstens ein Gedicht machen. Sonst gar nichts. Mach auf der Stelle den Grieß weg. Hast du die Suppe an der Hose? Wasch doch selbst die ganze Schose. Schose, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's ja überhaupt nicht. Dann wasch dir doch die Wade. Viel Wasser gibt's im Bade. Eines meiner schönsten Gedichte. Also du kannst wirklich überhaupt nicht dichten. Wirklich überhaupt nicht. Boah. Deine Gedichte sind ja ganz dumm. Dumm. Oh, entschuldige bitte. Ich bin vom Dichten so müde, dass ich schlafen muss. Ja, du kannst leicht schlafen, weil du ja keinen Hunger mehr hast. Aber ich... Hunger! Im Topf ist noch eine Suppe. Bisschen Fleisch habe ich dir noch übrig lassen. Ich möchte aber Wurst und Bier und Schokolade. Ja, dann hol dir's. Und vergiss nicht, den Boden da, den musst du auch noch aufputzen. Nein, das musst du tun. Ach, ich bin sehr müde. Bin sogar zum Dichten zu müde. Hey, du! Du sollst nicht schnarchen! Warum denn nicht? Übrigens, das Tischtuch, Das kannst du dann gleich auswaschen, wenn du deine Hosen und dich selber waschst. Doch, klein neben dem Spülbecken, da steht das Waschpulver. Ist fast noch ganz voll. Angenehme Reinigung. Ja. Also wenn du schnarchst, dann lass ich erst recht alles liegen und stehen und gehe eben in der Grießsuppenhose spazieren, jawohl. Und dann mache ich überall Grießsuppenflecke hin und dann werde ich... Dann kommst du aus dem Putzen überhaupt nicht mehr raus. Viel Spaß, der Fuchs ist kein Haas. Hör endlich zu schnarchen auf, ich schnarche nie, nie. Du darfst nicht Sachen tun, die ich nie tue. Und außerdem, wenn ich schnarche, dann schnarche ich viel schöner. Hast du eine Ahnung? Mir wird kalt. Die Pappsuppe ist nass und kalt, überall nass und pappkalt. Ja, bitte, bitte, bitte, dann schnarch doch. Von mir aus kannst du immer und immer und immer schnarchen. Ich brauche dich kein bisschen. So, und ich rede überhaupt nicht mehr mit dir. Nie mehr. Da wirst du schrecklich traurig sein, das weiß ich. Ich weiß nur, dass ich an deiner Stelle mich schon längst gewaschen hätte. Und zusammengewischt hätte ich auch schon. Und alles wäre längst schon in Ordnung. Große Menschen machen das nämlich so. Wer sagt denn, dass ich das nicht mache? Sogar mit Vergnügen. Tja, da kann ich ja ruhig schlafen. Bitte schön, dann schlaf doch, schlaf doch. Ich werde jetzt ein großes Waschpulver-Wäsche-Waschen machen. Es ist nämlich etwas sehr Schönes, jawohl. Und es ist nicht nur schön, sondern auch ganz einfach. So, also jetzt mal zuerst Stopsel rein und dann Wasser laufen lassen. So, und dann holt man das Waschpulverpaket. Da ist eine ganze Menge Waschpulver drin. Das brauche ich auch alles, alles, alles. Hast du gehört? Waschpulver gibt Schaum. Das weiß sogar jeder jeder große Mensch. Und je mehr Waschpulver, je mehr Schaum. Das ist ein altes Puhmeistergesetz. Jawohl. Ich werde jetzt einen mächtigen Schaum machen und mitten in dem mächtigen Schaum wird meine Grießhose sein und mein Grießhemd und mein Grießfuß und mein Grießellenbogen. Und in dem mächtigen Schaum steht dann der mächtige Puhmeister und wird mächtig sauber. Jawohl. Hast du es gehört? Du bist dann ganz, ganz schmutzig neben mir. So sauber bin ich dann. Du wirst dich schon sehen. So, also jetzt schütte ich das Waschpulver in das Plätscherwasser. Ich glaube, man muss das von sehr hoch hineinschütten. Das ist ein sehr hohen Schaum, gibt man. Man muss das hinunter schneien lassen. Jawohl. So. Dummes Pulver. Du sollst doch nicht in meinen Hals schneien. Du sollst doch... jetzt habe ich den ganzen Hals voller... Jetzt habe ich den ganzen Hals voller Pulver gekriegt. Und der ganze Mund ist auch noch voll. Wie das schmeckt. Das... Dummes Pulver. Ich will doch nicht innen drin sauber werden, sondern außen draußen. Ich werde doch nicht jetzt im Bauch zu schäumen anfangen, dann kriege ich ja einen Schaumbauch und einen Schaumkopf und... Du, Meister Edde, hör zu schnarchen auf, ich kriege einen Schaumbauch. Wie bitte? Ja, ich habe so eine Menge Waschpulver geschluckt und jetzt wird im Bauch Schaum daraus. Ein schöner Traum, der Bauch voller Schaum. Du sollst jetzt nicht dichten, du sollst mir helfen. Bei deinem schönen Waschpulver für Wäsche waschen brauchst du doch keinen Edermuckel. Ist doch alles falsch herum. Innen habe ich Waschpulver und außen habe ich Grieß. Das ist wahr. Vielleicht isst du jetzt ein bisschen Grießsuppe, dann hat das Waschpulver in deinem Bauch was zu waschen. Wenn ich doch gar nicht innen gewaschen werden will. Was du nicht sagst. Ja, da muss ich mich glatt auf eine Couch setzen und schaukeln und nachdenken. Da muss ich gleich ganz fürchterlich nachdenken. Nein, nein, du musst nicht nachdenken, sondern du musst... Du, dreh den Wasserhahn ab, sonst läuft da der schöne Waschbrühe über. Da musst du nicht nur die Grissuppen, sondern auch noch die ganze Waschbrühe vom Boden aufputzen. Oh, nein, das nicht auch noch. Ich mach jetzt gleich den Hahn zu. Mhm. So, und jetzt wasch dich schön. Das ist ja gar kein richtiger Schaum. Und überhaupt, das Wasser ist ja eiskalt, da erfriere ich ja. Ja, das ist wahr. Da musst du ja warmes Wasser machen. Wenn ich das doch nicht kann. Ja, dann hilft alles nichts. Da musst du dich eiskalt waschen. Eiskalt gebadet, nur selten was schadet. Blöder Spruch. Ob allerdings das Tischtuch im kalten Wasser sauber wird, das weiß ich nicht. Aber du kannst es ja probieren. Zuerst wäschst du dich, dann das Tischtuch, dann den Boden, dann... Nein, das kann ich nicht. Mir ist kalt und ich habe Hunger und ich bin pappig und überhaupt bin ich der Pumuckl. Wer bist du? Der Pumuckl. Das glaube ich doch nicht. Der Edermuckl, der bin ich. Vor Freude schrei jetzt gleich ich hin. Das ist überhaupt nicht wahr. Schau doch in den Spiegel, du bist groß und ich bin klein. Ja, ich habe keinen Spiegel da. Und außerdem haben wir es so ausgemacht, dass du groß bist und ich klein. Dann machen wir es eben jetzt.